1. Dies ist die Offenbarung, die der Prophet Habakkuk empfing, welch seine Klagen vor dem Herrn beinhaltet. 2. Why lange muss ich schon im Hilf schreien, Herr, wann das du horst, und why lange ruf ich wegen der Gewalt, wann das du rettest? 3. Warum lasst du mich das unrecht sehen und schaust der ungerechte Kiet zu? Zerstoring und Gewalt sind ständig vor meinen Augen, was so streitend immer wiederkehrend as we tracked fort. 4. Infolgedessen verliert das Gesetz sein Kraft, und die gerechte Kiet word niemals sichtbar, denn die Gottlosen bedrängen die Gerechten, wodurch das Recht verset erscheint. 5. Short you come, trulosen, und staunt. Den ich volbringen euren tagen ein Werk, das nicht glauben werdet, selbst wenn es euch erzählt wird. 6. Den ich werde die Kälte erwecken, ein grausames und schnelles Volk, das die Weiten Gebiet der Erde durchzieht, fremde Wohnstätten zu erobern. 7. Dieses Volk ist furchterregend und schrecklich, sein Eigen mag bestimmt sein Recht und sein Wort. 8. Eier Förder sind schneller als Leoparden und wilder als Wolf am Abend, eier Reiter stürmen stolz voren und kommen aus der Fern, sie fliegen wie ein Adler, der sich auf sein Butte stürzt. 9. Sie sind auf Gewalttaten aus, rucken unaufhaltsam vor und sammeln Jeffangin in großer Saal wie Sand. 10. Dieses Volk verspottet Könige und macht sich über Fürsten lustig, es lacht über Jede Festung, schattet Belagerungsrampen auf und erobert sie. 11. Danach sieht es weiter, erfüllt von neuer Kraft, und macht sich schuldig, indem es sein Eigen stark als Gottheit wäret. 12. Bist du nicht, Herr, von Uigkeiter mein Gott, mein Heiliger, der niemals stirbt? Herr, du hast dieses Volk zur Vollstreckung des Gerichts bestimmt und zu unserer Sachtigung eingesetzt. 13. Dein Organ sind zu rein, Bosses anzusehen, und du kannst ungerechte Kiet nicht dulden. Warum siehst du dann den Trulosen zu und schweigst, wenn der Gottlos den Gerechten vernichtet? 14. Du behandelst die Menschen wie Fische im Meer oder wie Kriechtier, die keinen Herrscher haben. 15. Der Feind sieht sie al mit der Angel heraus, fängt sie in seinem Schleppnetz und sammelt sie in seinem Fangnetz ein, die Schalb freut sich und jubelt. 16. Aus diesem Grund opfert seinem Schleppnetz und bringt seinem Fangnetz opfer dar, den sie verscharfen im Reiche Butte und Uppage Narang. 17. Die Schalb sieht standig sein Schwert, Volker Skonungslos zu toten.